Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Neunzehnte Folge. Neuer Start, alte Rituale. Sigmund Freud über Trauer und Melancholie. Die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tiefschmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen äußert. Nach der vernichtenden Kritik eines Konzerts in Boston im Oktober 1969 hatte sich Wladimir Horowitz nur 4 Jahre nach seinem Comeback erneut zurückgezogen. Seine seltsame Begründung lautete: Ich sagte, dass irgendetwas nicht mit mir einverstanden war, und so hielt ich wieder ein. Am 1. Dezember 1969 nahm er Robert Schumanns Kreislerianer auf, bevor er sich zum wiederholten Mal einer psychiatrischen Behandlung unterzog. Erst 1971 war er so weit wiederhergestellt, dass er im Studio zu spielen bereit war. Seine Firma Columbia brauchte dringend neue Aufnahmen, um das Interesse an ihm wachzuhalten. Zwischen 1971 und 1975 kamen 5 Alben heraus. 2 mit Werken von Frédéric Chopin, eine Platte mit Etüden von Alexander Skriabin, eine mit Ludwig van Beethovens Waldstein-Sonate und der Appassionata. Seine 3. Einspielung der Mondscheinsonate ergänzte er mit 4 Emprentus von Franz Schubert, je 2 aus dem Opus 90 und dem Opus 142. Sie hören das Impromptu S-Dur Opus 90 Nummer 2. Thank you. Mit den Interpretationen der Empruntus geht Horowitz nachdrücklich auf Distanz zu den sanften, verinnerlichten Schubert-Darstellungen. Durch die große, konzertante, aber nie extravertiert virtuose Geste entreißt er die Stücke der Sphäre ihres Ursprungs, der Haus- und der Kammermusik. Im zweiten Empruntu S-Dur, Opus 90, Nummer 2, das Sie soeben gehört haben, setzte er dem Motu Perpetuo der sanft schattierten Laufpassagen markante, scharfe Akzente entgegen. Im vierten Empruntu As-Dur bricht er die fallenden Arpeggio-Passagen wiederum durch bohrende Akzentuierungen. Die Melodie des Mittelteils, intensiviert durch Rubato-Dehnungen, entfaltet sich über scharf markierten und rhythmisch strengen Bassakkorden. Thank you. Franz Schubert, Impromptu Nummer 4 in As-Dur, Opus 90. Von seinem Rang und seiner anhaltenden Zugkraft war Horowitz so fest überzeugt, dass er der Illusion erlag, er könne seine Karriere allein im Studio fortsetzen. Doch ließ das Interesse an ihm zunehmend nach. Selbst die schlechte Nachricht, dass er nicht mehr spielen wollte, war nicht länger gut genug, als dass sie Schlagzeilen hätte machen können. Der Absatz seiner Platten brach ein. Es wiederholte sich das, was 10 Jahre zuvor zur Trennung von RCA geführt hatte. Wenn er ins Studio ging, verschwendete er keinen Gedanken daran, wie teuer jede Studiostunde ist. Er spielte nur so lange, wie er gut aufgelegt war. Für ihn war eine Aufnahme kein Produkt, das just in time gefertigt werden musste. Wenn er spielte, so um des Spielens willen und um sich vor sich selber zu beweisen. Und wenn seine Finger virtuose Pièces de Résistance überwunden hatten, etwa Etüden von Frédéric Chopin, fragte er, kindlich kokettierend, »Pretty good for an old man«. Die erwartete Antwort wurde ihm nicht geschuldet. »Pretty good for a young man«. Sie hören Etüden aus Chopins Opus 10, überzeugend in ihrer Verbindung von eleganter Brillanz, akribischer Detailarbeit und bohrendem Schwung. Die Lento-Etüde in E-Dur Opus 10 Nummer 3 beginnt, geradezu trügerisch, mit einer der betörendsten Melodien, die Chopin geschrieben hat und die mit der Schändung zum Schlager, in mir klingt ein Lied, bestraft wurde. Bei Horowitz klingt sie, dank des zügigen Tempos, ganz und gar unsentimental. Im technisch schwierigen Innenteil, mit seinen chromatischen Akkordketten und seinen Sechsten, bleibt er der Con-Bravura-Vorschrift nicht schuldig. Atemberaubend in der sperrigen Cis-Moll-Etüde Opus 10 Nummer 4 die Confuoco-Figurationen. Er spielt die rasenden Tonleitersegmente und die auf beide Hände verteilten Sprungfiguren so vehement zupackend, wie er sie als junger Pianist hingelegt hatte, übrigens auf die Sekunde in derselben Zeit. Den Passagen der schwarze Tasten-Etüden schenkt er funkelnden Glanz und Klarheit. Thank you. Frédéric Chopin die dritte, vierte und fünfte Etüde aus dem Opus 10. Die Aufnahmen wurden im Frühjahr 1972 aufgezeichnet. Der Vertrag zwischen Horowitz und Columbia, 1962 geschlossen und 1968 verlängert, lief 1973 aus. Da die $50.000, die er für jede Platte erhielt, nicht mehr eingespielt wurden, war die anfängliche Euphorie verflogen. Dass seine Platten sich nicht so gut verkauften wie vor dem, lastete Horowitz seiner Firma an. Sie mache, so sagte er, zu wenig Werbung. Columbia wiederum war des schwierigen und teuren Stars überdrüssig. Horowitz erwartete die Behandlung einer Royalty. Hohe Vorauszahlungen, Luxuslimousinen für die Fahrten zum Studio, höchsten technischen Aufwand bei der Produktion, Vetorecht auch nach Fertigung der Masterbänder und kostspielige Werbung. Er verspielte damit Goodwill bei Columbia. Der neue Manager, Paul Myers, zuständig für A&R, Artists and Recordings, schlug seinem Präsidenten Goddard Lieberson vor, es wäre doch schön, wenn wir das Geld, das wir für Horowitz verschleudern, gebrauchten, um die Karriere eines jungen Musikers zu fördern, von Murray Pariah. Der Bruch mit Columbia war unvermeidlich. Nach seinem Chopin- und Schubert-Aufnahmen im Januar und Februar 1973 rührte Horowitz das Klavier monatelang nicht an. Wieder wurde er von Depressionen geplagt. Er klagte ständig über Müdigkeit und zeterte mal über die Manager seiner Firma, mal über seine nachlassenden pianistischen Fähigkeiten, mal über die Last und die Beschwerden des Alterns. Zum traurigen Abschluss dieses Abschnitts in seiner Laufbahn hören Sie Schuberts Impromptu Nummer 1 in F-Moll, Opus 142. Das stimmungsdichte, dunkel-melancholische Werk habe Horowitz, so berichtet sein Produzent Thomas Frost, zu Tränen gerührt. Mit diesem Werk habe Schubert, so sagte der Pianist, einen Dialog mit den Engeln geführt. Thank you. Franz Schubert, Impromptu Nummer 1 in F-Moll, Opus 142. Kurz vor dem Bruch mit Columbia hatte Horowitz Kontakt mit dem Konzertagenten Harold Shaw aufgenommen. Zwar genoss er das Leben ohne den Druck, der mit dem Spielen einhergeht, und doch blieb das Spiel sein Leben. Die Zukunftsplanungen des nun 70-Jährigen zogen sich über ein Jahr hin. Zwei- oder dreimal in der Woche fand sich der Agent zum Dinner bei Horowitz ein. Obwohl ein Gourmet von Graden, ertrug er heroisch das diätetische Menü aus Fisch oder Huhn mit Reis. Danach wartete er geduldig die Nachdinner-Siesta seines künftigen Klienten ab und beredete nach 22 Uhr stundenlang imaginäre Konzerte und Tourneen. Shaw schlug vor, Horowitz solle am 10. Mai 1974 aufs Podium zurückkehren, auf den Tag genau wie 9 Jahre zuvor. Horowitz wollte sich nicht ein zweites Mal vor dem New Yorker Publikum beweisen. Er spürte, dass er nicht für die Da Capo-Sensation sorgen könne, von der er wusste, dass sie von ihm erwartet werden würde. Auf seine Bitte hin wandte sich Harold Shaw an Michael Maxwell, den Manager des Cleveland Orchestra. Maxwell bemühte sich endlos, des Pianisten Zusage zu erhalten. Wieder aber spielte der Meister des Hinhaltens eine Hängepartie. Zu dieser Zeit gab er gelegentlich Kurse an der Yale University. Als er herausfand, dass keiner der Studenten ihn je hatte spielen hören, war er so verblüfft wie 10 Jahre zuvor, als er durch seinen Schüler Ivan Davis erfahren hatte, dass er zum Gott des Gestern geworden war. Der Dekan bot ihm an, vor den Studenten zu spielen. Das Recital fand am 3. Mai 1974 statt, aber als exklusives Privatissime in der Wohnung des Pianisten. Vor 3 Dutzend Studenten spielte er die Sonate Fis-Moll, Opus 26 Nummer 2 von Muzio Clementi, Robert Schumanns Kinderszenen, Chopins Introduktion und Rondo und seine bewährten Favoriten, die Polonaise-Fantaisie, 2 Masurken und die Ballade in G-Moll. Begeistert von der Begeisterung seiner jungen Hörer, sagte er spontan zu, als Manager Harold Shaw ihn fragte, ob er nicht am folgenden Sonntag in Cleveland aufs Podium zurückkehren wolle. Er reiste im Stil einer königlichen Hoheit, mit seiner Frau, seinem Manager, seinem von Shaw-Konzert abgestellten Privatsekretär, dem Klavierstimmer Franz Mohr, einem Koch, einigen Freunden und deren Verwandten und natürlich mit seinem eigenen Klavier. Das Schlafzimmer seines Hotel-Apartments musste für den ungestörten Schlaf bis in den Vormittag mit schwarzen Vorhängen verdunkelt werden können. Die Küche hatte Seezungen vorrätig zu halten. Marotten eines verwöhnten Stars? Nein, mit seinen Ansprüchen und Eigenwilligkeiten entsprach er nur dem Klischee vom Grand Eccentric of the Concert Hall, das in Nachrichtenmagazinen und in Lifestyle-Gazetten für die jedermännische Vorstellung vom Künstler konzipiert wurde. Hingegen sagte Peter Gelb, seit 1981 der persönliche Manager des Pianisten, dass Horowitz nicht verzogen, sondern hypochondrisch war. Was er verlangte, brauchte er zum Leben, zum Überleben. Und wenn er nicht bekam, was er brauchte, wurde er von Angstzuständen, Nervenattacken und jähen Stimmungswechseln geplagt. Ganz so wie einst Alexander Skriabin, dessen Musik ein Spiegel solch schwarzer Stunden ist. Sie hören die beiden Poemen, Opus 69, gleichermaßen düstere und ekstatische Miniaturen. Thank you. Alexander Skriabin, Poem Opus 69 Nummer 1 und 2. Zwei Weltabschiedswerke voll spärlicher, segmentierter Klangkästen. Zwei Tage vor dem Konzert in Cleveland am 10. Mai 1974, dem dritten Comeback, bot Wladimir Horowitz bei einer Pressekonferenz eine Selbstdarstellung mit Widersprüchen, die charakteristisch sind für die Befindlichkeit eines Dissimulanten, der sich seiner Probleme zwar bewusst ist, sie aber auf angestrengt scherzhafte Weise zu verdrängen sucht. Ich habe gute Zeiten gehabt, ich habe schlechte Zeiten gehabt, so wie es jedem Menschen ergeht. Mal viele Probleme, dann wieder keine Probleme. Aber ich fühlte mich nicht danach, vor das Publikum zu treten. Wenn man eine Pause einlegt, dann befreit man sich. Doch denken die Leute, dass ein Künstler, der, wie ich, nicht spielen will, offenbar in einer Anstalt sein muss. Aber ich bin nicht verrückt. Ich gebe zu, dass ich nervös bin, aber ich bin nicht neurotisch, sondern einfach nur extrem angespannt. Es ist nicht normal, so viele Jahre nicht zu spielen. Nun komme ich zurück, ich will so oft spielen wie nur möglich. Ich bin ein komischer Künstler. Ich mag es nicht, langfristige Termine zu machen. Das Konzert, bei dem er dasselbe Programm wie bei seinem Privatissimum vor den Yale-Studenten spielte, bescherte ihm erneut den Triumph eines aus der Asche auferstandenen Phönix. Er selbst sagte euphorisch, er habe wie ein junger Mann gespielt. Das Recital wurde nicht aufgenommen, weil der Vertrag mit Columbia zwar aufgekündigt, aber noch nicht ausgelaufen war. Drei Wochen später wiederholte er das Recital in Washington. Dann zog er sich in sein Farmhaus in Connecticut zurück, um die fünfte Sonate von Alexander Skriabin zu erarbeiten, die er im Oktober und November 1974 in Chicago und in New York spielte. Die fünfte Sonate ist ein Ableger der Tondichtung »Poème de l'Extase«. Der Komponist hat der Sonate, es ist die erste ohne Angabe einer Tonart, vier Zeilen aus dem Poem, einem erotisch-philosophischen Gedicht über die Ekstase, vorangestellt. Ich rufe euch ins Leben, geheimnisvolle Kräfte, versunken in den unerforschten Tiefen des schöpferischen Geistes, ängstliche Keimlinge des Lebens, euch bringe ich Kühnheit. Aus diesen Versen hat Hans Steger in seiner Studie Der Weg der Klaviersonate bei Alexander Skriabin fünf Gedanken hergeleitet, eine Art Handlungsablauf. Die Sonate setzt ein mit einem brodelnden Trillermotiv, das sich, Abbild der verborgenen, geheimnisvollen Kräfte, wie eine Spirale hochwölbt. Einer Pause folgt, lang wieder, ein Frage- und Erleuchtungsmotiv. Nach einer erneuten Pause setzt, presto con allegrezza, das Motiv der Erweckung zum Leben ein. Darin eingeschlossen ist ein in zwei Schritten fallendes Imperioso-Motiv und in einer Gegenbewegung ein Motiv, das quasi Trombe erklingen soll, wie Trompeten. Es ist ein Effekt, der von Franz Liszt für den enormen Klang erprobt worden war. Es folgt ein lyrisch-melodischer Gedanke, das Motiv des Schöpfergeistes, an das sich nach einer straff-rhythmischen Passage ein Allegro Fantastico anschließt, das Kühnheitsmotiv. Mag solch eine programmatisch-psychologistische Interpretation auch problematisch sein, so wird sie, wie Siegfried Schiebli in seiner Skriabin-Studie gezeigt hat, gestützt durch die musikalische Anlage. Einleitung, Exposition mit dem ersten Thema und dem lyrischen Seitenthema, sodann der diese Themen aufnehmenden Durchführung und der Reprise. All dies vollzieht sich in Form einer schrittweisen motivischen Transformation in scheinbar vegetativer Entwicklung. Das gemessene Tempo, das Wladimir Horowitz für die Impetuoso-Passagen wählt, schon gleich beim Konstravaganza-Beginn, erlaubt ihm eine gewaltige Aufspreizung der Dynamik, kulminierend in den Akkordblitzen am Ende des Presto con Allegrezza. In den melodischen Abschnitten sind seine subtilen Rubato-Rückungen wie seine sublimen Anschlagsverfeinerungen zu erleben. Thank you. Alexander Skriabin, Sonate Nummer 5, Opus 53. Der Mitschnitt entstand im Februar 1976 bei zwei Konzerten in Pasadena. Als Harold Shaw als Agent für Horowitz tätig wurde, hatte er sich an die Public Relations Agentur Gartman & Martha gewandt. Sie sollte für die Rückkehr des Pianisten auf die Bühne der Öffentlichkeit sorgen. Die PR-Arbeit übernahm Peter Gelb. Der erst 24-Jährige verstand es glänzend, sich auf den wankelmütigen Star einzustellen. Und mit den Bedürfnissen der Presse war er, Sohn eines der stellvertretenden Chefredakteure der New York Times, genau vertraut. Unmittelbar nachdem Horowitz aus Cleveland zurückgekehrt war, bat Gelb die Vertreter der Presse in die Wohnung des Pianisten, die bis dahin ein Sanktuarium gewesen war. Tags darauf wurde ein hochgestimmter und kindlich kokettierender Horowitz in der New York Times zitiert. »Ich habe Pep wie ein Mann in seinen 40ern oder 50ern. Meine Ärzte sagen, dass ich das Herz eines 45-Jährigen habe. Ich laufe jeden Tag 30 oder 40 Blocks. Ich esse nur Geflügel und Fisch, kein Fleisch und ich habe seit 20 Jahren keinen Drink mehr genommen. Ich habe keinen Bauch, ich bin überall gut proportioniert. Nur die Nase ist ein wenig zu lang.« Gelb entdeckte rasch, dass Horowitz mit dem feinsten Instinkt für Eigenwerbung ausgestattet war, dass er sich mit einem geradezu demagogischen Geschick darauf verstand, jedem Konzert die Aura des Einmaligen zu geben. Das erste Solistenrecital in der Metropolitan Opera war ein solches Ereignis. Mit der Idee, die Met für Konzerte zu öffnen, hatte sich Rudolf Bing lange nicht befreunden können. Nachdem der langjährige Impresario 1974 in den Ruhestand gegangen war, übernahm Scholar Chapin die Leitung der Met. Seit seiner Zeit bei Columbia mit Horowitz befreundet, war er begierig, dessen erstes New Yorker Recital nach 6 Jahren auszurichten. Die Probleme der Akustik wurden vom Akustiker der Met, Cyril Harris, gelöst. Der brillante Klangtechniker entwarf eine Muschel, die, hinter dem Klavier aufgestellt, für eine optimale Diffusion des Schalls sorgte. Der erste Test am 9. Juni 1974 verlief zufriedenstellend. Zur zweiten Probe am 13. Oktober fand sich der Kritiker Harold C. Schoenberg, Pierre Boulez, die Pianistin Anja Dorfmann und einige alte Freunde ein. Der Kartenverkauf begann am 4. November. Tags zuvor hatte Horowitz ein Recital in Chicago gegeben. Nach der Rückkehr sollte er wieder die Warteschlange vor der Kasse besuchen und Kaffee und Donuts spendieren. Peter Gelb hatte die Vertreter der Medien eingestimmt, that Horowitz was not just music news, but news news. Horowitz sorgte für das Pünktchen auf dem I. Bei seiner Ankunft sagte er, ob der vielen Fotografen, er wolle nicht über den Platz gehen, um den Verdacht zu entkräften, dass sein Besuch bei den Fans lediglich ein PR-Effekt sei. Und dann fragte er gerissen scheu, »Ich erschrecke manchmal vor mir selber. Immer, wenn ich spiele, stehen die Leute eine Nacht lang in der Schlange, um Karten zu kaufen. Warum passiert dies?« Das nennt man Chuzpe. Wladimir Ashkenazi verlegte ein Recital, um Horowitz zu hören. Im Publikum waren Jacqueline und Aristoteles und Nassis, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Van Cliburne, Isaac Stern und Daniel Barenboim. Harold C. Schoenberg schrieb hymnisch über die Aufführung der 5. Sonate von Skriabin, mit dessen Etüde Nummer 12, Opus 8, er das Konzert beendete. Thank you. In der Hochstimmung des Erfolgs, belohnt mit der Hälfte der Nettoeinnahmen in Höhe von 106.000 Dollar, plante Horowitz eine längere Tournee durch den Westen der USA. Selbst Konzerte in Europa, wo er seit 1951 nicht mehr gespielt hatte, zog er in Erwägung. Doch am 10. Januar 1975 erhielten er und Wanda die Nachricht vom Tode ihrer Tochter Sonja. Sie war in ihrer Genfer Wohnung aufgefunden worden. Ursache ihres Todes war eine Überdosis an Schlaftabletten. Wanda flog zur Einäscherung und zur Beisetzung Sonjas im Familiengrab der Toscaninis nach Mailand. Horowitz, dem seine Tochter, wie er eingestand, immer fremd gewesen war, blieb daheim. Dass er, wie Wanda später sagte, einen eisernen Vorhang um sich zog, um sich gegen die Widrigkeiten seines Lebens zu wappnen, ist als Symptom emotionaler Gleichgültigkeit missdeutet worden. Glenn Pleskin insinuiert in seiner Biografie sogar, dass Horowitz nach dem Tod seiner Tochter erleichtert gewesen sei. Den 5 Konzerten, mit denen er im März, April und Mai die Saison 1974-75 beendet hatte, ließ er in der Saison 1975-76 rund 20 Recitals folgen. In Iowa, Indiana, Chicago, New York, Portland, Pasadena, Minneapolis, Ann Arbor, Montreal und Toronto. Eine neue Plattenfirma hatte er auch gefunden. Es war die alte RCA. Pro Platte wurde wieder ein Vorschuss von 50.000 Dollar vereinbart. Neu in seinem Repertoire waren 2 Werke von Schumann. Der gewaltigen Sonate Nummer 3 F-Moll Opus 14 schickte er entweder die Arabeske Opus 18 oder das Blumenstück in Des-Dur Opus 19 voraus. Das Blumenstück ist eine poetische Miniatur von großer Schlichtheit. Und in der Schlichtheit, so hatte Horowitz gesagt, liege die Weisheit. Doch bei der Suche nach der Weisheit erging es ihm so wie dem heiligen Augustinus, der auf dem Wege zur Keuschheit die Bitte an Gott richtet: Gott gibt mir Keuschheit, aber noch nicht gleich. Das Blumenbouquet, das Horowitz überreicht, hat den schweren, den betäubenden Duft tropischer Pflanzen. Schoenberg nahm wahr, dass Horowitz sich in Details erging, in zwar betörenden und sublimen Details, dabei aber die große Linie aufopferte. Robert Schumann, Blumenstück, ein Mitschnitt eines Konzerts in der Carnegie Hall vom 16. Dezember 1975, das erst 2003 unter dem Titel Horowitz Rediscovered veröffentlicht wurde. Thank you. Robert Schumann, Blumenstück des Dur, Opus 19. Bevor Horowitz Schumanns Sonate in F-Moll spielte, rühmte er sich, ein Meisterwerk des höchsten Schwierigkeitsgrades zu erretten, an das sich kein anderer Pianist heranwage. Vielleicht war ihm nicht bekannt, dass das sogenannte Konzert ohne Orchester bereits von Jörg Demus, Karl Engel, Friedrich Wührer und Anton Quercy aufgenommen worden war, aber er hätte wissen müssen, dass sein Freund Rudolf Serkin die Sonate 1964 in der Carnegie Hall gespielt hatte. Es ist ein kolossalisches, ein fast monströses Werk. Ursprünglich umfasste es 5 Sätze. Nachdem der Komponist die beiden Scherzo-Sätze auf Rat seines Verlegers Tobias Haslinger gestrichen hatte, wurde die Sonate 1835 unter dem Titel Konzert ohne Orchester publiziert. Widmungsträger war Ignaz Moscheles. Bei der Bearbeitung von 1853 griff Schumann auf das zweite Scherzo zurück. Beim dritten Satz handelt es sich um die Variationen auf ein Andantino von Clara Wieck, die Horowitz zuvor bereits 3-mal aufgenommen hatte. Das Allegro Brillante ist schwungvoller und emphatischer als die Kopfsätze der beiden anderen Sonaten. Der Variationssatz voll dunklen und schwermütigen Zaubers, das Prestissimo Finale ist eine romantische Grenzüberschreitung mit erratischen Sprüngen und in den Wahnwitz getriebenen Tempoübersteigerungen. Es ist, nach Ansicht von Dieter Schnebel, die kühnste Komposition ihrer Zeit. Bei der von RCA veröffentlichten Aufnahme handelt es sich um einen Zusammenschnitt aus Aufführungen im Paramount Theater in Oakland und aus dem Ambassador College in Pasadena. Durch die räumliche Ambiance der Konzertsäle kommt die immense dynamische Flexibilität seines Spiels besser zur Geltung als in den meisten Studioaufnahmen. Sie hören zum Abschluss Robert Schumanns Sonate Nummer 3 F-Moll. Allegro Brillante, Scherzo, Molto Commodo, Quasi Variazioni, Andantino de Clara Wieck, Prestissimo Possibile.